Grüß euch Gott. Also letzten Sonntag hat der Meister Eder Geburtstag gehabt. Den wievielten? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig, wenn man bedenkt, dass einen Geburtstag zu haben viel besser ist als keinen. Das gibt's nicht. Irrtum. Der Pumuckl zum Beispiel hat keinen Geburtstag. Unsichtbare haben nämlich sowas nicht. Im Großen und Ganzen stört das weder Klabautermänner noch sonstige Kobolde, aber dem Pumuckl ärgerte es. Doch ich will ja beim Anfang anfangen. Da ist also am Tag vor Meister Eders Geburtstag ein Päckchen gekommen von seiner Schwester. Der Meister Eder hat es aufgemacht und gesagt: Ja, mei, die Anni. Immer wieder macht sie sich die Arbeit und packt mir einen Geburtstagskuchen. Ist ja wirklich nett von ihr, dass da alle weit roh denkt. Das ist riecht aber gut. Ja, wunderbar riecht der. Aber vielleicht auch so wunderbar schmeckt. Also ich meine, dass wir gleich probieren müssen. Sonst? Sonst? Sonst schicken wir ihn einfach zurück. Oder jedenfalls, da muss ich ja gleich ein Stück davon essen. Nein, doch. Der ist schließlich für den Geburtstag und der ist morgen. Ja, aber wenn, und morgen zum Frühstück wird der angeschnitten. Aber wenn ich aber heute Geburtstag habe, dann wird er jetzt zum Spätstück angeschnitten. Ja, du hast aber heute nicht Geburtstag. Doch, ich habe... Was? Was hast du? Wieso habe ich eigentlich heute keinen Geburtstag? Weil wir nicht wissen, wann du auf die Welt gekommen bist. Und wo wissen wir auch nicht. Und du weißt das alles von dir alles? Das weißt ja, du alles? Ja, und ja. Alle Menschen wissen das? Ja, freilich. Aha. Ja, da muss ich mal nachdenken. Also ja. Vielleicht fällt es mir dann ein. Und wenn es mir einfällt, dann weiß ich es auch nicht. Also denk einmal nach. Ja. Inzwischen stelle ich den Kuchen in Speise. Nein, den stellst du nicht in die Speise. Denn jetzt fällt mir gerade eben ein, was dass ich denn? Nämlich heute auf die Welt gekommen bin. Was also bist du? Heute vor 13 Jahren. Aha. Und zwar auf einem Segelschiff, wo gerade ein großer Sturm also war. Okay. So ein ein richtiger Sturm war. Okay, und da habe ich mich so gefürchtet, dass ich plötzlich auf die Welt gekommen bin. Na, das ist ja ganz eine schöne Geschichte. Ja, aber eine sehr schöne Geschichte. Ich glaube, wenn man sie fürchtet, dann lauft man eher davon, als dass man auf die Welt kommt. Nein! Das ist ja bei Klabautermännern ganz anders. Die kommen immer auf die Welt, wenn sie sich fürchten. Aha. Das ist aber so bei Klabautermännern. Aber ich glaube, du hast die um einen Tag verzählt. Nein. Wenn die Geschichte stimmt, nachher war das morgen vor 13 Jahren und nicht heute. Und darum schneiden wir den Kuchen morgen, nein, okay? Nein, den schneiden wir heute an. Nein, und außerdem haben wir doch gerade Frühstück. Das macht doch nichts, wir können ja auch mal Spätstücken. Nein, und wenn wir jetzt anschneiden, dann trocknet er bis morgen aus. Denn morgen haben und wir mit ja einem austrockneten Kuchen können wir doch nicht richtig Geburtstag. Den können wir doch heute essen. Also pass auf, geh her, Pumuckl, wo wir doch morgen alle zwei Geburtstag haben, müssen wir doch richtig feiern, nicht wahr? Meinst du wirklich, ja, dass ich morgen auch Geburtstag habe? Och, ich möchte so gern einen Geburtstag ja, haben. Ja, freilich hast du einen. Und zwar am besten gleichzeitig mit mir. Ja, und du meinst nicht, dass du dich vielleicht irrst und dass du vielleicht heute schon Geburtstag hast? Nein, da irre ich mich bestimmt nicht. Da irrst du dich nicht. Nein. Ja, na gut, dann haben wir eben morgen Geburtstag. Ja. Und den feiern wir. Den feiern wir. Ja. Wie feiert man eigentlich einen Geburtstag? Na ja, ganz einfach. Da lasst man sich's gut gehen. Ja, man isst Kuchen. Und was noch? Also man kann doch nicht einen Tag lang immer nur Kuchen essen. Na. So viel Kuchen gibt's ja gar nicht. Der ist ja viel zu klein dafür. Na ja, also dann morgens, da gratuliert man sich zuerst. Ja, und wie macht man das? Man sagt, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, dass gesund bleibst und dass du lang lebst. Und an Nicht-Geburtstagen, da wünscht man alles Schlechte und dass man einen Schnupfen kriegt und dass man kurz lebt. Nein. Aber an Geburtstagen wünscht man alles Gute besonders herzlich. Ach so. Ja. Und sich selbst wünscht man überhaupt nichts. Also ich meine, so wie an Weihnachten, wo man sich wünschen kann, was man geschenkt bekommt oder so. Schon auch. Aber die Schenkerei, allebei, weißt, das ist nicht das Wichtigste. Oh, das ist schon ganz wichtig. Ich sag's allebei keinem Menschen, dass ich Geburtstag hab. Na, man muss ja allebei nur wieder was dagegen schenken und sie und die anderen Geburtstag alle merken. Geht's. Ich kauf mir meine Flasche Wein und mein Schweinsbraten selber und feier für mir allein. Aber ich... Was hast denn? Ich... Okay, was ich ist kann mir doch nichts kaufen, weil ich doch gar kein Geld habe. Und ich krieg doch so gern was geschenkt. Und wo das doch überhaupt mein allererster Geburtstag ist. Na ja, also, was darfst du denn nachher wünschen? Also ich tate mir wünschen, dass ich vielleicht ein Stück Schokolade krieg. Na ja, das lasst sie machen. Und dann tate ich mir noch wünschen... Täte heißt's. Ja, du hast doch auch nicht gefragt, was ich mir wünschen täte, sondern was ich mir wünschen tate. Nein, tat, habe ich gesagt. Tate. Und das ist ein großer Unterschied. Also, aber weiter geht's. Also, jetzt hast du mich völlig aus meinem Gedächtnis rausgebracht. Okay, okay. Aber jetzt fällt mir überhaupt kein Wunsch mehr ein. Also Schokolade und dann ein großer Schluck Bier und dann eine große Wurst und dann einen großen Himbeersaft und dann vielleicht noch einen kleinen... Für das, dass ich die rausgebracht habe, fällt dir alle von dir. Und dann natürlich Kuchen. Kuchen, ganz viel Kuchen. Und dann dann ist dir schlecht. Nein, dann ist mir gut. Und dann hüpfe ich und springe ich. Und du hüpfst auch. Und du springst auch. Und alles hüpft und springt und singt. Ui, das wird ein schöner Geburtstag, nicht wahr? Naja, ich weiß nicht, ob ich mir das so vorgestellt habe. Ja, aber ich stelle mir erste Geburtstage immer so vor. Ja. Da darf man alles, was man sich wünscht. Mhm. Und keiner darf schimpfen. Nein, ui, das ist ein Wunsch. Ja, und du darfst den ganzen Tag, darfst du nicht ein einziges Mal schimpfen. Wenn du brav bist, brauche ich gar nicht schimpfen. Den ganzen Tag nicht. Ja, brav sein, das ist ja ganz ungeburtstaglich. Und wenn ich mich ärgern muss über die, dann ist das für mich auch ganz ungeburtstaglich. Ja, und schließlich habe ich ja auch was zum Wünschen an meinem Geburtstag nicht. Und ich wünsche mir, dass du brav bist. Aber das ist doch sehr unpraktisch, warum? Dass wir beide gleichzeitig Geburtstag haben, wo ich mich doch schon so auf meinen Geburtstag gefreut habe. Also weißt du was? Ich schimpf nicht, weil du dir das wünschst. Und du bist brav, weil ich mir das wünsch. Ja, das wird doch ein schöner Geburtstag, wirst du sehen. Und so gemütlich und friedlich. Und dann ist der nächste Tag gekommen. Der Geburtstag von Meister Eder und seinem Pumuckl. Der Kobold war als erster wach. Und weil er sich gut gemerkt hatte, wie man Geburtstage feiert, krähte er auch gleich los. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag und dass du gesund bleibst und dass du lange lebst. Was ist... Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag und dass du gesund bleibst und dass du lange lebst. Geburtstag ist... Ja, ich wünsche dir alles... Ich klang schon, ich danke dir schon... Pumuckl, wünsche dir... Ist sehr nett von dir. Halt, nein, nicht schlafen. Jetzt musst du das doch zu mir auch sagen. Ja, was muss ich denn sagen? Ich wünsche dir alles, also das Gleiche, weil ich doch auch Geburtstag habe. Ja, freilich. Also, nicht gähnen, aufwachen. Komm, sag allen Glückwunsch. Ja, bitte. Jetzt blärt doch also, nicht so. Ich wünsche dir... Früher, ja, schon in aller Früh, nicht einmal... Ausschlafen. Nein, du darfst nicht schimpfen. Das habe ich mir gewünscht. Ausschlafen, nicht ausschlafen heißt schimpfen. Ja, also ich sag, gut. Ich wünsche dir... Ich wünsche mir... Ich habe meinen ersten Geburtstag und da darf ich auch zuerst was wünschen. Nicht schimpfen. Nein, ich schimpfe ja schon nicht. Lass mich nur ein bisschen schlafen. Aber du hast mir doch noch gar nicht ein langes Leben gewünscht. Und du willst, dass ich nur ganz kurz lebe und Schnupfen und Bauchweh kriege. Ich hab schon Bauchweh vor lauter Hunger. Pumuckl, hör doch mit dem Theater. Das ist kein Theater. Du hast versprochen, dass wir Geburtstag feiern und jetzt willst du den ganzen Tag lang schlafen. Ja, ist ja schon recht. Also nachher, lieber Pumuckl. Lieber Pumuckl. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag, dass du lang lebst und dass du gesund bleibst. Gell? Gut. Ich werde sehr lange leben und ich danke dir. So, und jetzt kriege ich noch ein bisschen Ruhe, gell? Ja, und was krieg ich, wenn du Ruhe kriegst? Ja, einen Kuchen. Kriege ich gleich Kuchen, ja? Nein, ein bisschen später. Aber der Geburtstag ist doch jetzt und nicht ein bisschen später. Also ich wünsche mir jetzt Kuchen. Und ich mir jetzt Ruhe. Du schimpfst schon wieder. Oh, wäre ich doch nicht heute auf die Welt gekommen, wo du immer schlafen willst. Ich will morgen Geburtstag haben oder übermorgen oder... Na, also, in drei Tagen, aber dann hast du ja keinen Kuchen mehr und ich werde nie mehr auf die Welt kommen. Und also dann geht's ja damit er ruhig geht weiter. Also nachher fangen wir halt in Gottes Namen mit dem Geburtstagsfeiern an. Ja, fangen wir mit dem Geburtstagsfeiern an. Also mit dem gemütlichen Ausschlafen am Geburtstag war schon mal nichts. Der Meister Eder machte aber gute Miene und zog sich an. Und dann gab es ein wirklich prächtiges Frühstück mit Kuchen und Schokolade für den Pumuckl und mit einem starken Kaffee für den Meister Eder. Der Kaffee war allerdings so stark geworden, dass der Meister Eder sich hinterher noch ein Stamperl Schnaps genehmigte, was wiederum den Pumuckl an seinen Geburtstagswunsch von einem Schluck Bier erinnerte, und den bekam er auch. Kurzum, die beiden waren wirklich in der prächtigsten Geburtstagslaune und feierten sich selbst nach Kräften. Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag Geburtstag. Das ist ja schön, Lieb. Du musst jetzt mitsingen. Ja. Also nach der Melodie, pass auf. Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag Geburtstag mache. Ich komme noch öfter auf die Welt, also weil mir das Feiern so gefällt. Mhm. Das ist ein schönes Gedicht. Ja, ein großartiges Gedicht. Du, ich schenke es dir. Ich danke dir. Und jetzt machen wir was anderes als was dichten. Denn? Ja? Jetzt feiern wir, dass ich auf einem Schiff auf die Welt gekommen bin. Was, ja, also wir feiern jetzt auf Schiff auf Welt kommen. Also das ist ein ganz schönes Spiel. Ah, ich weiß nicht. Aber ich, also pass mal auf, du bist jetzt der Sturm. Ich bin der Sturm. Ja, also du musst immer so machen. So. Hui! Ah, ob ich das kann? Das, hui! Ja, das ist ja so gut. Musst du auch immer machen. Wenn der Wind in die Säge geht. Und jetzt lasse ich noch schnell Wasser in das Spülbecken laufen. Ja. So. Ja, und? Dann jetzt musst du Hui machen. Hui! Ja, und jetzt lasse ich die Tasse auf dem Wasser schwimmen. Was? Guck mal, das ist das Schiff. Oh, ja. Und du musst doch Hui machen. Ja, hui! Dann kann ich doch gar nicht auf die Welt kommen. Ja, hui. Also, so. So. Aber geh, du machst da hier eine ganze Überschwemmung. Das ist schön, nicht wahr? Komm, mach doch. Ja, hui! Ja. Und jetzt musst du rufen. Was? Pumuckl, bist du schon da? Musst du ja, jetzt rufen. Jetzt ruf mal. Pumuckl, bist du schon da? Ja! Aber, ui! Was hast du denn? Die dumme Tasse ist runtergegangen. Ja, bist denn narrisch? Er springt da mitten ins Wasser. Nein, bist ja pitschnass. Pitschnass ist ja sehr lustig. So, und jetzt bin ich auf der Geburtstagswelt. Hurra! Du musst jetzt Hurra schreien. Ja, ich schreie schon. Ja, Hurra! Lauter. Ja, Hurra, und jetzt darf ich alles zusammenwischen. Nein, das darfst du nicht. Warum denn, nicht? Weißt du, jetzt feiern wir ja Meister Eder in der Schreinerwerkstatt auf die Welt kommen. Okay, das ist jetzt nein, das Nächste. Nein, langt. Das ist deinige allein schon. Ja, aber bei dir ist es ja viel einfacher. Also, pass auf, du musst jetzt nur mal schnell in die Hobelspäne springen. Weißt ja. du, da wirst du nein, auch gar nicht nass. Nein. Einfach, ja, pass mal auf, warte, ich hol mal schnell Hobelspäne. In Hobel? Ja. Nein, lieber nicht, du hinterlässt ja eine ganze Wasserstraße. Das macht nichts, nicht schimpfen, das hast du versprochen. Oh mein, na ja, es ist ja wurscht. Hier habe ich jetzt Hobelspäne. Kommt die zugefragt, na ja, da muss ich mir schon noch so, also ein Stamperl genehmigen. Guck mal, wie viele Hobelspäne ich tragen kann. Ja, mein, schaust du aus. So. Ah, muss ich noch einen Schnapsal dringen. Ein Schnapsen trinken? Warum ist denn jetzt plötzlich ein Schnapsen? Nein, wie schaffst du denn das? Schau mal die Spähen pappen mir an deinen nassen Zeit. Das macht Federn. Doch nichts. Also pass mal auf, ich bin nämlich ein Vogel. Jetzt piep, du bist der Vogel. Pieps. Okay. Piep. Ja, natürlich bin ich ein Vogel. Also hier in der Werkstatt war doch kein Sturm, wie bei mir auf dem großen Meer. Okay. Weißt du? Aber vielleicht war ein Vogel da. Also, zum Beispiel ein Sellenwittig. Oder wie heißt der? Ein Wellensittig heißt es. Ja, richtig, ein Sellenwittig. Und dann hast du vielleicht auch ein bisschen Pumuckl, jetzt verstreiten wir die Hobelspäne über den ganzen Boden. Ja, dann können wir doch alle beide besser drin rumhüpfen. Ja, hüpfen und singen, das ist ein Geburtstag. Ich singe das nochmal. Geburtstag ist ein schöner Tag. Ja. Du musst auch singen. Ja. Also, Geburtstag ist ein schöner Tag. Du musst viel mehr hüpfen. Was hüpfen? Also, viel höher. Ja. Und dann musst du noch dazu immer singen. Und so. Ja, Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag Geburtstag. Da hast du jetzt gleich. Nein, das war die Geburtstagsglocke. Nein, das war dann der Tier. Aber wer kommt denn da jetzt daher? Niemand, weil wir nämlich gar niemand hereinlassen. Aber wer kommt denn da jetzt daher am Sonntagvormittag? Wo wir gerade so schön tanzen und singen. Aber wo wir da so laut gesungen haben. Das hat man sicher ein bisschen ausgehört. Also, wenn du den herein... sein lässt, dann, dann Pummel, du hast versprochen, dass du brav bist, weil mein Geburtstag ist. Und du hast versprochen, dass du nicht chimpst, weil mein Geburtstag ist. Und dann wäre das doch ganz dumm, wenn ich brav wäre, nicht wahr? Ach, Pummel, mach mir doch die Freude. Nein, ich will heute mir eine Freude machen. Ja, ja, ja, ich komm schon. Also das ist wirklich sehr schwierig. Bin ich brav, dann habe ich kein Geschenk. Bin ich nicht brav, dann hat der Meister Eder kein Geschenk. Ui, ui, ui, ui, ich weiß, ich werde es ein bisschen durch und in und übereinander mischen. Also, das ist ja zu aufmerksam, dass Sie dran gedacht haben, Herr Gerstl. Meine Frau hat gesagt, dass ich da unbedingt zu Ihnen herkommen muss, wo wir doch festgestellt haben, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Jetzt gratuliert also, er bestimmt. Da gratuliere ich Ihnen ja auch von ganzem Herzen. Darf ich Sie zu einem Schlückel einladen? Nein, das Schlückel, das habe ich mitgebracht. Nein. Darf ich Ihnen das überreichen, bitte? Was? Eine Flaschen Sekt? Na, aber mei, das hätt's doch nicht braucht. Also, da danke ich Ihnen halt recht schön, gell? Wissen Sie was? Die Flaschen trinken wir zwei Geburtstagskinder jetzt gleich miteinander. Nein, wir drei Geburtstagskinder. Wir drei. Aber, gell, bitte, schauen Sie ja nicht auf den Boden hin, gell? Ich hab ein bisschen gefeiert, wissen Sie? Und da ist mir das Wasser übergelaufen. Das ist meine Geburtstagsüberraschung gewesen. Eine größere? Nein, bloß... Eine kleine Gesellschaft habe ich Pumuckl-Gesellschaft. Aber eine ganz kleine. Ah, ich verstehe. Nein, das verstehen Sie nicht. Und der Kleine, da meine ich wirklich klein. Ein Enkelkind? Ich habe gedacht, dass Sie ganz alleinstehend sind. So, Flaschen ist auf. Ja, alleinstehend ja, bin ich auch. Und auch wieder nicht. Also nachher, Prost auf den Geburtstag. Prost. Auf Ihren und meinen Geburtstag. Und auf meinen Geburtstag. Oh, gerade, dass ich es noch erwischt habe. Sonst wär's drunten gelegen. Halten Sie fein ja Ihr Glasl fest, sonst liegt es auch gleich drunten. Nein, das steht fest auf dem Tisch. Nicht auslassen. Oh, ja, hab ich's nicht gesagt. Und ich hab versprochen, dass ich heute nicht schimpfe. Sie brauchen auch gar nicht schimpfen. Sie brauchen auch mich nicht schimpfen. Ich sehe selbstverständlich das Glas, Herr Eder. Da weiß ich nicht, wie das zu... zugegangen. Nein, das braucht es nicht, dass Sie das Glas ersetzen. Da haben Sie ein Eis. Ja, aber wir machen es anders. Ja. Gell, wundern Sie sich jetzt nicht, ich muss eine kleine Rede halten. Aber sonst kriegen wir nie eine Ruhe. Wissen Sie, es hat nämlich noch jemand Geburtstag heim. Ja. Jetzt hat er vom Sekt drunten. Also Pummel, hör zu. Sie verwechseln mich. Ich heiße Ferdinand mit Vornamen. Ja, trink es gleich nochmal, gell? Dann geht der Schluck auf vorbei. Prüsschen, Heider? Ja, Prost! Ja. Pumkel, trink nicht zu viel. Du hast schon mal einen Schwips gehabt, weißt schon, was da so schlecht geworden ist. Nein, Ferdinand, heiß ich, Herr Eder. Ja, und ich heiß Franz. Ja. Aber der Kobold, der heißt Pumugel. Und ja, der hat heute auch Geburtstag. Jedenfalls feiern wir heute, weil er eigentlich sonst gar keinen Geburtstag hätte. Und nie ein Geburtstag haben, die siehst du auch nichts. Ja, ja, wirklich nicht. Nein, da darf man ein bisschen tief ins Glas schlagen. Ich bin fein nicht betrunken, gell? Ja, ja, nicht. Das heißt, ein bisschen spierisch schon, oder? Ja, ja. Ja, weil ich vor dem Sekt schon ein Stamperl Schnaps inhaliert habe. Aber der Kobold, wissen Sie, das hat nichts damit zu tun. Ja, ja, ich verstehe, verstehe. Ja. Also ein Prost auf Ihren Geburtstagskobold. Ja, Prost. Wir einigen uns. Also jeder von uns hat einen Kobold. Sie haben einen grünen Kobold und ich habe einen gelben. Nein. Der meine hat rote Haare. Also gut, dann hat der meine blaue Haare. Denn sonst verwechseln wir es ja. Ne? Vorsicht, ihr Glas. Hopsa. Gerade noch. Lass doch die alten Späß, Pumuckl. Du hast auch gehört, kriegst die Hausschlüssel zum Verstecken. An deinem Geburtstag darfst du die verstecken. Ja, ist denn das nichts? Ja, und um mein Kobold, der darf meine Hausschlüssel auch verstecken. Hier, Mubuckel, komm, hast du meine Schlüssel? Pumuckl, nein, und der meine heißt Mubuckel. Mubuckel, los, Schlüssel verstecken. Geh es zu, auf Befehl tut er sowas kein Kobold. Deswegen brauche ich... Sie haben meine Schlüssel nicht hinunterwerfen. Ja, das war ich nicht, sondern der Pumuckl. Also wenn jetzt hier jemand war, dann mein Mubuckl. Oh, den Nieren, den gibt's doch gar nicht. Ja, hören Sie, aber der meine. Nein, also hören Sie mal, also, wenn es ja, Ihren gibt, ja, dann gibt's auch meinen. Etwa Gleichberechtigung am Geburtstag, wenn ich bitten darf. Also, mein Mubuki mit dem blauen Haar, der wirft immer meine Hausschlüssel hin und ihre mit den roten Haaren, der wirft immer ihre Hausschlüssel hin. Was? Habe ich nicht gesagt? Habe ich nicht gesagt, das waren ihre Schlüssel. Gut geworfen, Koboldchen. So, und jetzt ist wieder meine dran. Also, mein Kobold darf jetzt mein Glas austrinken. Du hast nicht Pumuckl. Mein Glas ist ja schon leer. Was? Warum will ich das austrinken? Nein, der Pumuckl. Nein, der Mubuckl. Nein, sie bringen auch alles durcheinander, jeder. Alles. Also, mein Glas trinke ich vorsichtshalber selber leer. Gut, dann ist trotzdem jetzt wieder ihr Kobold dran. Nur mehr Glas kaputt. Das war kein ganz neuer Einfall von ihrem Pumuckl, aber... Ich ersetze auch das, Eder, ich sitze. Jawohl. Der folgt heute aufs Wort. Ja, und ob, ja. Und ob, zum Beispiel hebt mir jetzt mein Mubuckl die Schlüssel, die ich vorhin runtergeworfen habe, hebt er mir wieder auf. Ja, da können es lang warten. Wodurch der genauso beschwipst ist wie wir. Hören Sie den nicht, wie der allerweil Hicks? Ja, das höre ich sehr wohl nicht, wa? Sie müssen ihm die Luft anhalten, Herr Eder. Also, Mubuckl... Wo bleiben meine Schlüssel so lang? Ja, da, wo er es hin versteckt hat. Und wohin hat er sie versteckt? Ja, da müssen Sie ihn selber fragen. In der Schaukelwildheit. Schaukel ist gut. Mubuckl, hol ich meine Schlüssel aus der Schaukel? Nein. Also sowas können Sie von einem Kobold nicht verlangen. Von meinem Kobold kann ich es. Bitte schön, Mubuckl. Mubuckl, die Schlüssel. Prost. Dankeschön. Was hab ich gesagt? Das gibt's nicht. Die Schlüssel müssen Sie selber hergeschmissen haben. Ja, ich, dass ich nicht lache, gell? Also, jetzt kenne ich mich wirklich nicht mehr aus. Vielleicht gibt's wirklich zwei Kobolde? Ja, klar. Und jetzt bringt Ihr Kobold Ihre Schlüssel. Das war das erste Mal. Also, Pumuckl, bringst du mir die mein auch? Aber selbstverständlich. Wie, bitte? Das war jetzt wirklich seltsam. Allerdings, also so gefolgt hat der noch nie. Nein, nicht die Schlüssel. Eine Stimme habe ich gehört. Ach so, ja. Die Stimme. Oh, da brauchen Sie Ihnen nichts denken. Mein Kobold, der kann nämlich reden. Ihr kann. Ja, nur was Ihre kann, das kann ja meiner auch. Ja, heute ist alles möglich. Ja, richtig, Brust. An Geburtstagen ist alles möglich. Ah ja, alles. Wenn Ihr Kobold selbstverständlich sagen kann, dann redet meiner so selbstverständlich. Meiner kann nämlich nur sagen. Aber was? Richtig. Also dann sprich ich mal, Mubuckl. Nein, tu es nicht. Der Herr Gerstl fällt sonst die Ohnmacht. ich in den Ohnmacht. Ja. Nur weil mein blauhaariger Kobold sprücht. Das glauben Sie doch selber nicht. Sprücht. Geburtstag ist ein schöner Tag. Ich jeden Tag Geburtstag. Ach, jetzt haben wir die Bescherung. Ja, hab ich's nicht gesagt, dass er ohnmächtig wird. Hätt's mir halt gefolgt. Der Mubuckl hat dort und der Pumuckl hat da gefolgt. Es war eine große, riesige Geburtstagsfolgerei, jawohl. Heute ist nicht nur ein Pumuckl, sondern noch ein Mubuckl auf die Welt gekommen. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie dreht sich plötzlich die Küche? Das habe ich gar nicht gemerkt, solange ich unsichtbar war. Und mir wird so komisch. Ja, fall nicht an um. Sag mir zuerst, dass du wirklich nur einer bist und nicht zwei. Ich bin zwei. Wenn's zwei sind, dann fall ich auch noch um. Vier Geburtstage an einem Tag, das ist einfach zu viel für einen alten Mann. Der Meister Eder ist nicht umgefallen und dem Pumuckl, der zu viel von dem Sekt erwischt hatte, ist es auch wieder besser geworden, als er wieder unsichtbar wurde. Und das wurde er auf der Stelle, weil der Herr Gerstl gleich aus seiner kleinen Ohnmacht erwacht ist. Oh. Man verträgt einfach nichts mehr, älter wird. Na, ja, freilich. Wissen Sie, was ich gerade fantasiert habe? Was haben Sie fantasiert? Ein Kobold hat die Ü-Sprache gesprochen, wenn wir als Kinder. Es kommt davon, wenn man an seinem Geburtstag Kinderspiele Feigenspiel, ne? Kinderspiele. Ja. Haben wir das nicht getan? Nein. Ja, eigentlich nicht. Wir haben zwei Kobold gehabt. Ja, ja. Oder einen? Nein, jetzt fällt mir wieder ein. Was? Also es war sehr hübsch, Eder. Ja. War ganz reizend, ja, sehr schön. Einen lustigen Geburtstag vor mir erlebt, ne? Ja. Aber jetzt muss ich nach Hause. Meine Frau wartet mit dem Essen. So. Also, verbring es den restlichen Tag noch, ja, schön. Ja, gell? Also dann guten Appetit. Mhm. Sie auch. Ja. Okay, vielen Dank für den Sekt. Also wir sind der Flaschen ganz schön her geworden. Also war wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Ja. Soll ich Sie nicht nach Hause nehmen? Nein, bitte. Ja, ich bringe ja was. Nein, ich bin doch offenbar. Ich bin halt gar nichts. Müde Pöbelkopf müssen schlüpfen. Müde Pöbelkopf müssen schlüpfen. Also ich glaub, dass doch bloß den Ohren gibt. Pumuckl. Pumuckl. Jetzt sind wir wieder allein. Und auch, schauen wir jetzt, zwei Gläsern kaputt, die Sägespäne am Boden. Nicht schimpfen. Na, freilich schimpf ich nicht. Ich hab deinen Geburtstagswunsch mit meinem Geburtstagswunsch gemischt. Und da ist dann das da rausgekommen dabei. Hast gut gemacht, Pumuckl. Und ich weiß jetzt auch, warum es nur einen Geburtstag im Jahr gibt. Warum denn? Weil zwei sogar für Kobolde zu anstrengend wären. Ja, nachher stimmt ja dein Lied nicht. Was ist denn für ein Lied? Geburtstag ist ein schöner Tag, ich jeden Tag Geburtstag mag. Am Nachmittag, als der Pumuckl ausgeschlafen hatte, haben die beiden noch still vergnügt beim Rest Kuchen den Geburtstag weitergefeiert. Der Pumuckl war sehr froh, dass er nun auch einen Geburtstag hat. Und das mit dem Bravsein bzw. mit dem Nichtschimpfen war kein großes Problem mehr. Der Pumuckl kann nämlich auch lustig sein, ohne dass es was zum Schimpfen gibt. Und der Meister Eder kann, wie fast alle Erwachsenen, ganz gut ohne Schimpfen auskommen. Ja, und wie die Geschichte weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal. Also, auf Wiederhören.